Immersion, fachsprachlich für Eintauchen, beschreibt den durch eine Umgebung der virtuellen Realität VR hervorgerufenen Effekt, der das Bewusstsein des Nutzers, illusorischen Stimuli ausgesetzt zu sein, so weit in den Hintergrund treten lässt, dass die virtuelle Umgebung als real empfunden wird. Ist der Grad an Immersion besonders hoch, wird auch von Präsenz gesprochen. Quelle: Wikipedia. Herzlich willkommen hier im Immersivstudio des Konservenradio Dosenhausen. Ihr hört Konserve Nummer 224, mein Name ist Andreas und seichte Audiounterhaltung ist Programm. Letzten Samstag begab ich mich ins Reich der Pharaonen. Eigentlich. Uneigentlich war es Dortmund, Standort Phoenix West mit seinem stillgelegten Hochofen und dem alten Gasometer. In der dortigen ehemaligen Phoenix-Halle, einem umgebauten, renovierten Industriegebäude, das in Phoenix de Lumière umbenannt wurde, werden derzeit immersive digitale Ausstellungen beherbergt. Kürzlich überraschte mich meine Holde mit Karten für die Ausstellung Im Reich der Pharaonen, die zudem für die Ausstellung Die französischen Orientalisten und Foreign Nature Gültigkeit haben sollten. Es versteht sich von selbst, dass ich von der Veranstaltung selbst weder Audiodateien noch im Blog Fotos veröffentliche. Letzteres wäre zwar in Grenzen und mit Verlinkung erlaubt, aber es ist halt eine kommerzielle Veranstaltung, obgleich uns nichts geschenkt wurde. Nichtsdestotrotz gibt es Eindrücke, wie wir das Ganze erlebten, doch hört selbst. Es ist Samstag, der 5.4.2025 und ich befinde mich in Dortmund und rede hier in eine leere Halle rein. Da gehen wir mal rum, ja? Frau, einmal drum rumgehen, um die Halle. Meine Holde hat mir ein Geschenk gemacht. Phoenix de Lumière. Hier scheint eine Toilette zu sein oder gewesen zu sein. In diesem älteren Gebäude. Es ist zu, es ist verdrahtet, man macht hier irgendwas. Das ist eine alte Industriehalle. Eine weitere Halle, nämlich die Phoenix-Halle, da findet diese Ausstellung statt. Es ist eine immersive Ausstellung. Dort werden, ja, man kann gar nicht rumgehen hier, um diese ruinöse Halle. Schade eigentlich, enge Treppen. Das ist eine sehr, sehr schicke Industrieruine, aber sie haben hier alles zugemacht. Da waren früher mal eine ganze Menge Leute drin. Ja, wie auch immer, da hinten ist auch die Polizei. Ja, wie auch immer, Phoenix de Lumière in der ehemaligen Phoenix-Halle, die heißt jetzt, ich wollte auch mal ein Foto von hier machen, oder die heißt jetzt Phoenix de Lumière. Wir haben das Parkhaus gewählt, 6 Euro Tagesticket, entwertbar, das ist eigentlich nicht viel, entwertbar in der Ausstellung. Es ist ein Parkhaus nur für Besucher der Ausstellung und entwerten kann man es halt nur im Kiosk der Ausstellung zu den regulären Öffnungszeiten. Ja, und ansonsten kann man eigentlich immer rein und raus, so wie es jetzt aussieht. Und das ist ja ganz nett. So, die Ausstellung selber ist schon speziell, aber auch sehr, ja, interessant, sag ich mal. Also die machen vom Boden, inklusive Boden, bis zur Decke Digitalinstallation, Fotos, sich bewegende Bilder. Und wenn man jetzt an der Wand steht oder vor der Wand steht und man hat dann diese Skulpturen, die man sonst nur im Tal der Könige oder sonst wo findet, ne, diese Pharaonenskulpturen oder wie auch immer, in richtiger Größe, nämlich in Hallengröße vor sich, dann ist das schon sehr imposant. Also man hat das sehr, sehr gut gemacht, gefällt mir sehr. Ja, und jetzt gehen wir hier noch ein bisschen spazieren, denn das ist ja quasi eine alte Industriebrache, wenn auch hier verschiedene Dinge jetzt erschlossen werden und umgebaut werden, aber hat schon was, das Ganze. Hier im Hintergrund ist ein Hochofen, da können wir wahrscheinlich nicht hin. Dann ist hier, das könnte ein Gebläse gewesen sein, ich habe keine Ahnung, was es genau ist. Ich mache mal ein Foto. Ich werde von der Sonne geblendet, das ist nicht so prickelnd. Nee, hat was. Toll, es ist einfach sehr, sehr schick hier. Und jetzt gehen wir ein bisschen cachen, weil das meiste haben wir jetzt durch. Hier soll ein Virtual sein, hier ist noch ein Gasometer, also ein paar normale Caches. Tradis sind hier auch. Ein Multi. Ja? Der hat mehrere Stationen. Aha, was muss man da machen? Viele komische Dinge. Komische Dinge. Aha. Ja, mal rüber. Müssen wir darüber? Nee, müssen wir nicht. Ist das Gasometer? Oder ich denke nämlich, das ist auf der anderen Seite. Das ist schön, da mal hinzugehen. Ja, dann gehen wir hier über eine Brücke, über eine ausgedehnte Eisenbahnanlage. Nö, aber auf der anderen Seite der Brücke sieht man vielleicht was. Ja, Stahlblechwände. Wie die Holde sagte, man sieht ja nichts. Wahrscheinlich, damit die Leute hier geschützt sind, nicht, wie man hört, auf die Gleise springen, wenn hier ein Zug fährt. Oder was runterschmeißen. Oder was runterschmeißt. Wo man ja hier eigentlich was so blind. Man hört ja, wenn es auf der einen Seite und dann, aber hey, wer macht denn sowas? Ich höre schon mal was von Autobahnbrücken, von Idioten. Ja, ist schlimm genug. Wie hat es dir denn gefallen? Gut, okay. Ja, war okay. Würde nicht noch mal so weit fahren dafür, aber es ist auch in Ordnung. Waren teilweise sehr schöne Bilder. Ja. Vielleicht zu einem anderen Thema wäre es. Also diese die haben ja Werbung gemacht für so ein Untersee-Unterwasser-Dingsee. Und das wäre natürlich schick, so mit Robben und Walen und das in der richtigen Größe. Ja, leider, leider, leider ist das für uns dann nicht so. Ist das für uns nicht so prickelnd. So, wir haben die Brücke überquert. Wir sehen hier auf einen, könnte sogar noch ein Aschenplatz sein, ein Aschenfußballplatz. Hier muss man aufpassen, dass man nicht in Tretminen tritt. Es gibt hier sonst noch Bahngleise. Ja, das Übliche hier unten. Das könnte so nach, ja, so eine kleine Kleinschrebergartenanlage sein. Aber das ist so ein einzelner. Das ist keine wirkliche große Anlage. Ja. Jeder darf mitnehmen, jeder darf ernten. Oder so. Ja, ich mache mal ein Foto hier über die Brücke in Richtung der Phoenixhalle rechter Hand. Wer sich die Fotos im Blog angucken möchte, und linker Hand ist die Halle, die möglicherweise gerade umgebaut wird. Vergitterte Fenster, alles dicht gemacht. Früher waren da mal, ach guck, da kommt auch ein Flieger rüber vom Flughafen. Früher waren da auch mal Sprayer drin. Vielleicht auch jetzt, wenn sie schmal genug sind, um sich hier durch die Fenster zu quetschen, oder sie haben eine andere Möglichkeit, da noch reinzukommen. Vielleicht unterirdisch, wer weiß das schon. Soll es ja, also unterirdische Gänge soll es in derartigen Hallen ja auch mal in Luxemburg gegeben haben. Wer weiß das noch? Geocacher, wie auch immer. Ja, also hat was. Ich mag ja so alte Industriebrachen, aber wäre schön, wenn man jetzt zu diesem Hochofen käme, kommt man aber nicht. Also für mich sah das aus, als hätten sie den ganz ordentlich mit Stacheldraht eingepackt, damit da keiner hingeht. Ich mutmaße aus Gründen der Unfallverhütung. Andererseits möglicherweise auch, damit keiner die Anlage klaut. Ne? Es ist ja Altmetall. Wer weiß, was man da noch alles finden kann. So, hier findet gerade ein Fotoshooting statt. Eine Dame mit mehreren Kameras knipst irgendwelche Protagonisten vor der umzubauenden Halle. Ja. Der Virtual ist wo? Der Virtual ist neben dem Gasometer. Okay. Und, wie gesagt, der hat 5 Kackstopfen. Also. Ich bin da kein. Kannst du das gleich mal durchlesen? Grundsätzlich bin ich kein Freund davon. Ich finde das ja fantastisch, wie die da oben auf dieses Rohr die Graffitis gekriegt haben. Die müssten sich ja quasi oben von dem Steg abgeseilt haben, um das zu machen. Genauso lustig ist hier auf dem Hochofen oben auf der Galerie wächst ein Baum. Auch sehr nett. Hier vor uns steht eine Skulptur. Ich mutmaße von einer Person, wie sie früher den Hochofenanstich vorgenommen hat, mit einem Hitzeschild, was am Kopf hochgeklappt ist, und einer Schürze. Mal gucken, wie es heißt. Wir haben ja heute ein herrliches Wetter, also strahlend blauer Himmel, nicht ein Wölkchen zu sehen. Das gibt der ganzen Geschichte hier noch eine besondere Note. Die Frau macht ein Foto von dem Herrn vor dem Hochofen. Sehr schick. So, was ist da? Das ist eine Nilgans. Guck mal, da ist eine Nilgans. Das ist Friedel Dornberg, ein Hüttenmann, 1953. Mit im Hintergrund einer Nilgans. Tatsächlich. Unfassbar. Ja, die wohnt dann hier, die findet es schön. Dann haben wir hier ein Höschkind Burger Deal. Nee, doch. Höschkind, ja. Eine Burgerbräterei. Und dann wollen wir doch mal gucken, was da hinten, da ist ein Parkplatz, was da hinten an dem Parkplatz los ist und vor allen Dingen, ob man da drankommt. Aber das sieht nach Betretungsverbot aus, da ist so eine Art Kiosk. Hier fließt Wasser über mehrere Kaskaden. Da hat die Holde auch Fotos gemacht, die werde ich nachher wohl bekommen. Ja, die Hochofenanlage, offensichtlich videoüberwacht, eingezäunt, kommt man nicht dran. Ich werde aber jetzt hier noch ein Panorama machen. Von der Haltestelle Phoenixhalle aus, Bushaltelinie 445 Hörde oder 451 Hörde, ja. Eine herrliche Industriekulisse. Ich hoffe, ich habe die Höhe richtig gewählt, sieht gut aus. Bis rüber zur Phoenixhalle. Schauen wir mal, ob das was gibt. 380 Grad brauchen wir nicht. Das ist nicht notwendig. Denn wenn man schon mal hier ist, ne, kann man sich das natürlich auch geben. Es ist übrigens die Konrad-Zuse-Straße. Wem der Name etwas sagt, Konrad Zuse, der Erfinder der da oder da? Ich würde doch sagen da. Das müsste doch in der Nähe vom Gasometer sein, oder? Welchen Kreisel? Das kreisrunde Ding, was da ist. Ja, aber da kommen wir doch hierher, oder nicht? Müssen wir jetzt hier nicht über die Straße, oder nicht? Oder müssen wir da über die Straße gehen? Wow. So, wir gehen jetzt in Richtung des Gasometers und hier sind zwei Anlagen. Das sind wohl ehemalige Kühltürme, wie ich meine. Man kann hier schön sehen, wie unten die, ich mutmaße mal, Kühlbecken waren und nach oben hin waren die Dinger hier mit Plastik abgespannt, denke ich jetzt. Genau wissen kann man es nicht, aber hey. Und dann sind da noch andere Betonkonstruktionen. Das könnten Becken gewesen sein, die irgendwie überdacht waren oder überspannt. Keine Ahnung, was hier für Anlagen drin waren oder da waren Turbinen drin. Ich habe keine Ahnung, was das hier früher gewesen ist, wie das hier früher ausgesehen hat. Aber ist schon spannend, das Ganze. Route Industriekultur. Also, ich habe keine Vorstellung, was das hier ist. Ich guck mal rein. Es ist eine Art Wasserbecken. Also, ich kann mir vorstellen, dass von hier kühlungstechnisch, dass diese Dinger hier mit den anderen zusammenhingen. Aber wer weiß das schon? Ich habe keine Ahnung. So, die Holde ist schon weitergegangen. Der Gasometer ist auch eingezäunt. Wir sind jetzt in der Felicitasstraße 1 bis 7. Hat was. Ist hier der Cash? 90. 90? In die Richtung? Ich weiß nicht, ob wir dran kommen. Ja, könnte ein Problem werden. Ne? Vielleicht kommen wir nicht dran, aber das werden wir dann sehen. Oh, das ist dahinter. Kann ja auch sein. Oder man muss ja, da drum gehen. Dran? Ja, aber gut, vielleicht. Das ist halt ganz dran. Ja, relativ. Also. Ich glaube, wir können hier vorne um den Zaun rumgehen. Da wird das passen. Wind mit Metall und am Boden. Ah, da hinten, da sind keine Ahnung was. Ich lasse mich überraschen. Hier vorne ist ja erstmal noch eine öffentliche Straße zu einer Firma hin. Und da ist ein Zaun. Und wenn, vielleicht ist es ja am Zaun auf dem Boden. Die Straße geht da vorne noch ein Stückchen weiter. Also das könnte ganz gut klappen. Auch ein schönes Bild da hinten mit dem Fernsehturm, ne? Die Holde steht möglicherweise an einer Stelle, wo sie auf den Cache gucken kann, zu dem man dann nicht gehen kann. Okay, ich habe eine Befürchtung. Man nutzte Lücke im Bauzaun und trotz Baustelle gut gefunden. Auch wir haben die Lücke im Bauzaun genutzt. Aha, Also, man nutze die Lücke im Bauzaun. 15 Meter. Okay. Das heißt, da vorne eigentlich, dann machen wir jetzt mal ein Foto und dann machen wir mal ein NA, ne? Ja, der Metallrahmen ist ja da vorne. Ja, das ist dumm, wenn Leute glauben, dass sie immer wieder über den Regeln stehen. So, dann gucken wir mal, ob wir von da hinten irgendwie von dem Gasometer hier ein Foto kriegen. Es ist schon hart, dass es der Owner oder die Ownerin nicht geregelt kriegt, wenn der Cache denn eingezäunt ist und es ein Betretungsverbot gibt, dann trotzdem einfach zu sagen, ach nee, den werde ich jetzt nicht deaktivieren. Warum denn? Da können ja schließlich alle durch den Bauzaun gehen. Nee, können sie eben nicht. Aber Geocacher stehen ja bekanntlich über dem Gesetz und über allen Regeln, weil es zählt ja der Punkt. Und wenn ich das benötigt Aufmerksamkeit des Reviewers logposte, gehe ich davon aus, dass irgendeiner schreibt, hättest du nicht ein Fotolog machen können? Ja, bedauerlicherweise nein, weil Fotologs sind ja nicht vorgesehen. Tja, schade, schade, schade, so. Aber jetzt mit Sonne, Gegenlicht ist natürlich auch kacke. Aber was soll's. Ah, die Holde entfleucht ganz schnell. Ach scheiße, ich habe wieder dieses Panorama-Dingsi und muss ich mehr von hier machen, weil jetzt habe ich die doofe Lampe im Weg. Ja, das ist zum Kotzen. So, ja, dann können wir den Cache hier nicht machen, ne? So einfach ist das. Irgendwie noch ein paar hundert Meter weiter gibt es noch mehr Tabis. Irgendwas mit Hochplateau, aber auch so Dreier-BT-Werte. Also auf Deutsch, wir fahren nach Hause, oder was? Wo auch immer hin, aber... Ja, wir können vielleicht da hinten, da so in dieses Waldgebiet mal reingehen. Ich weiß ja nicht, ob da noch was ist. Ein paar Schritte machen. Ich meine, wo sind wir jetzt? Ich bin bei 8,4. Ich war bei 12 irgendwas, bevor wir... Ja. Bei mir ist das... Du hast mich Schnuckel genannt in der Öffentlichkeit. Ja. Das tust du doch sonst nicht. War nicht mehr. Also mich generell Schnuckel nennen? Wo gibt's denn sowas? Ich bin alles Schnuckel, um es mal so... sage ich zu den Kindern, dann sage ich zu Jessica, zu so anderen was, Jessica und zu überhaupt. Was ist das denn? Also hier vorne steht erstmal ein Auto. Hat das jetzt schwarze Lampen oder hat das keine Lampen? Ich würde jetzt mal sagen, keine Lampen. Ich würde sagen, es hat mal keine Lampen. Ja, ist aber auch nicht mehr. Es hat aber ein Kennzeichen, ja. Wenigstens das. Und auch keine vernünftige Grillabdeckung. Nee, auch keine vernünftige Grillabdeckung. Dann steht da ganz groß drauf... Ford Performance und ein Loch in der Scheibe. Und die Windschutzscheibe, die ist ziemlich, lieber Fahrer, lieber der, die hat ist, ziemlich eingekriegt. Das ist so der Stein von der Autobahnbrücke. Ja, und der Reifen ist der platt. Reifen, ja. Vielleicht hat hier einer so ein, mal den Helden gemimt, wer weiß das schon. Wir machen jetzt mal ein lustiges, wir machen jetzt hier mal ein lustiges Foto von dem Ding. So, weil es sieht ja gut aus. Das Kennzeichen können wir ja weißen. Ja, dran denken, dass wir das auch... Ja, es ist eine Limited Edition. TÜV ist auch, aber bis 9,25. 9,25, das ist vollkommen okay. Ja. Ja, vielleicht haben hier wieder welche so ein bisschen Rennen gespielt oder weiß man ja nicht. Also da oben, da geht auf jeden Fall einer. Echt? Mhm. Wir gehen einfach mal hier so rüber und dann darüber und dann da hinten irgendwie so mal in den Richtung Wald und mal gucken, was da passiert. Dann sind wir ja heute relativ früh zu Hause. Dann kann es ja sein, dass du dein Paket noch annehmen kannst. Ja, erstmal das Paket noch annehmen und dann könnte ich auch direkt heute noch die Türe reparieren. Ich könnte noch mein neues Sportgerät heute ausprobieren. Dein neues Sportgerät? Ja. Habe ich ja gestern schon im Gebrauch. Ne? Warte mal, bis die Autos weg sind. Doch, macht was. Mir macht das was. Muss ich mich zweimal reden. Aber was ist denn hier? Das ist wieder so ein Ding. Eben, als wir nichts zu sagen hatten, da fuhr hier auch nichts. Ey, das ist nur ein VW. Nun mach doch nicht so eine Welle. Kauf dir ein Auto. Heute haben jetzt alle ausgeschlafen, Mittag gegessen. Jetzt gehen wir nach Hause. ist. Ja, aber absolut lächerlich, als hätten sie irgendwo ein Tor aufgemacht und plötzlich lassen sie alle raus. Die Ortsansässigen dürfen jetzt auch. Ja, dürfen jetzt auch. Herzlichen Glückwunsch. Von außerhalb und jetzt dürfen auch. So, wir waren bei deinem neuen Sportgerät. Du hast ein neues Sportgerät. Erzähl doch mal von deinem neuen Sportgerät. Es kam mit der Post, ich habe es aufgebaut und benutzt. Alleine? Nein. K2. Ah. Weil der Schnuckel ja so genervt war. Und da habe ich gedacht, da störe ich jetzt besser nicht. Warum war ich genervt? Wegen einer Tür, wegen einem dusseligen Anruf von mir morgens. Ah so. Wegen einem Termin, den du hattest, wegen zu spät kommen und wegen 42. Wegen 42, ja, okay. Die Antwort auf alles so scharf. Es könnte sein, dass da vorne ein Weg um diesen Parkplatz rumgeht, hier an diesem, da gehen wir mal hin. Auf die Äste auf. Ja, ich sehe es gerade. Die hängen tief. Das ist hier eine trauernde Weide. Die heißt so, weil wenn man nämlich in die Zweige rennt, das sind Birken, ne? Birkensträucher? Ist ja ganz was Neues. Nein. Wenn man da reinrennt und sein Augenlicht verliert, dann trauert man dem nach. Und deswegen heißen die so. Ja, Blödsinn. Natürlich nicht. Aber das erklärt so ein bisschen die in der Nase kitzelnde Luft, ne? Findest du? Ja. Vielleicht wirkt meine Tablette von gestern Abend noch. Okay. Gegen das Kitzeln. Ich hoffe, das ist jetzt hier auch wirklich ein Weg, der in den Wald geht und nicht nur irgendwas, was hier einmal um den Parkplatz rum. Naja, gleich. Aber es sieht schon so aus, als würde es hier weitergehen, weil der Parkplatz ist ja eingezäunt. Es ist ein Mitarbeiterparkplatz. Da liegt ja eine Menge Schrott da hinten. Ne? Was ist das alles? Hier sind das Autoteile oder was? Türen. Hm. Komisch. Nee, es geht hier tatsächlich in den Wald und es sieht nach einer Rampe aus, an der wir hier vorbeigehen. Vielleicht verlief hier früher mal eine Bahntrasse. Kann ich mir tatsächlich vorstellen. Zumindest geht hier ein Weg einmal rundherum und dann kommen wir wieder an der Halle raus. Ah, okay. Mit meiner Karte. Gut, du hattest ein Sportgerät bestellt und du hast es aufgebaut. Was ist es denn nun? Also, wir waren ja jüngst bei einer Geburtstagsparty. Ich kann mich erinnern. Da haben wir Leute getroffen. Haben wir Leute getroffen. Mhm. Und mit einer dieser Leute habe ich gesprochen. War das eine von den Leutinnen, die ich vom Odonien her kannte? Leutinnen von Odonien. Ah, okay. Und die hat sich dieses Sportgerät auch bestellt und die passende App dazu und hat das schon seit langer Zeit und ist sehr zufrieden damit. Und dann habe ich das auch bestellt. Ja, aber was ist es denn nun? Ein Trampolin. Ein Trampolin? Ja, ein Sporttrampolin. Kein Kindertrampolin und keins für den Garten. Und keins zum Hochhüpfen. Aha. Nur zum Wippen. Moment. Mal an den Leuten vorbeigehen und dann habe ich Fragen. Moin? Ja, ja. Na? Ja, hallo. Macht nichts, alles gut. Ein Trampolin nur zum Wippen. Warum ist es denn dann kein Wippolin? Du kannst ja auch ein bisschen trampeln, du darfst nur nicht hochhüpfen. Warum nicht? Weil da die Decke ist und weil das ein Sportgerät ist und nicht aus dem Jump raus. Ja, aber ich meine, ich kenne ja nur Trampolins. Das eine kleine Trampolin, was wir in der Schule immer hatten, da sind wir dann drauf und über einen Kasten rüber. Genau. Und dann gab es das große, da konnte man drauf rumhüpfen und Figuren machen. Genau, und das ist weder noch. Ja, aber ich vielleicht bin ich ja altmodisch oder... Bestimmt. Aber ich denke, alle Leute verbinden doch eigentlich ein Trampolin mit Hüpfen und nicht mit Wippen. Weil dafür gibt es doch Wippen. Man hüpft ja auch ein bisschen, aber man springt halt nicht hoch und macht Figuren. Man muss mehr in den Boden rein, also den Gegendruck sozusagen. Nicht den Schwung mit nach oben nehmen, sondern nach unten für die Muskeln. Und was macht das dann? Das regt die Muskeln an und dann wird das Gleichgewicht besser und der Muskel wird aufgebaut, alle im Körper. Und da gibt es gewisse Übungen, dass man gewisse Muskelgruppen ein bisschen stärker trainiert als andere. Und meine Hoffnung ist einfach dann, dass das Fett auch irgendwann an den ein oder anderen Stellen abgebaut wird. Also, du sagst, es ist für alle Muskeln? Ja. Also dann theoretisch auch für meine Kiefermuskeln? Auch. Was bedeutet, mein Triple-Kinn geht weg, wenn ich auf dem Ding wippe? neben einigen anderen Stellen, die weniger werden, ja, oder sich neu definieren, sagen wir so. Aha. Durch das Wippen. Durch das Wippen und durch die verschiedenen Muskelgruppen, die man da... Also ich weiß nicht, wie lange das dauert, wenn du nur wippst, so wie gestern, dann wird das viel, viel länger dauern. Aber wenn du die Übungen zum Beispiel der App auch durchmachen würdest, wenn ich fertig bin, dann würde das vielleicht auch bei dir etwas bringen. Die Übungen der App? Ja. Also ohne diese App geht's nicht? Doch, natürlich. Du kannst dir auch selber was überlegen. Ja, habe ich ja. Also ich habe mich ja gestern mal, weil es stand halt im Weg, in diesem Raum, in dem es jetzt steht, habe ich mich mal draufgestellt. Angeblich soll es ja mein Gewicht halten. Ist auch nicht kaputt. Also festgestellt, hält mein Gewicht. Soweit, so gut. Wisst ihr, hier kommt man nach da oben rauf. Dann gehen wir hier mal hoch. Das hier, das sind wahrscheinlich die ganzen Häuser, wo früher die Arbeiter drin gewohnt hatten. So cool. Ein bisschen abseits der Anlage. Und hier ist so eine... Vielleicht ist das ja hier auch gar kein richtiger Hügel, sondern die haben hier einfach irgendwelchen Schrott, Schlacke oder sonst was aus dem Hochofen abgeladen und hier so eine Art Halde aufgetürmt. Und die dient jetzt als Schallschutz. Wie auch immer. Ja, nein, ich habe mich dann gestern draufgestellt und ein bisschen gewippt. Man merkt schon, wenn man auf dem Ding wippt, dass das auf die Oberschenkel geht, ein wenig. So, man merkt das. Und wenn man dann nach ein paar Minuten da wieder runterkommt, hat man das Gefühl, man war auf einem Boot. Also man hat Seefahrerbeine. Man hat so einen leicht schwankenden Gang. Aber grundsätzlich mal ganz nett. Also K2 hat Memes gesehen. Ich erkläre jetzt nicht, was Memes sind. Das wisst ihr hoffentlich alle. Falls der Stefan... Hallo Stefan, falls du diesen Podcast hören solltest, das sind diese Maimais, die du immer meinst, ne? Nein, die heißen Memes. Weiter. Mit dem Inhalt, wenn Frauen keinen Kraftsport machen wollen, dann machen sie eben Übungen auf diese Art Trampolin. Aha. Und dann geht das auch. Dann wird man fitter, dann kriegt man Muskulatur. Das wiederum bedingt den Fettabbau ein bisschen. Hier sind Stahlblechwinkel in den Boden eingebracht, größere, und die wirken jetzt aufgefüllt wie Treppenstufen. Und hier gibt es auch ein Geländer, damit man hier vernünftig auf den Weg kommt. Aber das ist wie Wippen, das kostet mich Kraft und ich muss keuchen. Es geht steil bergauf und hier oben, ja, das ist Schotter, aber teilweise auch Asche. Und dann ist hier ein Aussichtspunkt, der ist super, nämlich zugewachsen. Und hier hat auch jemand gesprayt. Ja, das ist auch hier so aus Blech. Und ich glaube, hier wohnt die Nilgans. Hier stinkt das auf jeden Fall ganz fürchterlich. Und hier sind sehr viele Scherben. Irgendein Troll hat hier, wenn man davon redet, irgendein Troll hat hier Bierflaschen zerdeppert. Aber ja, ja, wäre schön hier oben, wenn ja, wenn es nicht zugewachsen wäre. Hier hat man einen schönen Blick über den Gasometer, natürlich nicht volle Höhe. Aber man sieht obendrauf den kleinen grünen Butzen in der Mitte. Und ja, man kann hier auch sehr schön zum Hochofen, zum ehemaligen, rüberschauen. Oder ist ja gar kein ehemaliger, es ist ja immer noch ein Hochofen, nur außer Betrieb und mutmaßlich nicht mehr funktionsfähig. Ich trete hier mal gegen das Blech. Es ist ein tiefes, dumpfes Wummern, hört ihr? Ja. So, ist aber nicht hier Ende, sondern wir können ein Stückchen weitergehen zur anderen Seite hin. Und das müsste in Richtung Osten sein, wenn ich die Sonne richtig deute. Wir haben jetzt 1 Uhr, die Sonne steht rechts von mir. Dann wird das Osten sein, weil sie steht ja theoretisch und auch praktisch im Süden. Ich hoffe, es ist jetzt nicht das Männersüden, dann bin ich natürlich wieder komplett falsch. Aber auch hier oben ist so ein Blech, von dem man einen Ausblick hatte. Und dann ist hier auch zu Ende und wir müssen wieder runtergehen. Oder was soll das denn? Ich dachte, man kann hier richtig schön hergehen oder so. Also man hatte hier mal einen sehr schönen Ausblick, so viel ist sicher. Aber leider, ach nee, hier geht ein Weg weiter, das ist schön. Und das hier ist wie eine Rampe, also ohne Treppe. Das geht gezenter. Hier blühen auch schon die ersten Erika. Ja, ich kann mir vorstellen, dass hier doch einige aus den umliegenden Wohnblöcken abends gerne zum Biertrinken hochkommen. So, von hier oben geht es in nördlicher Richtung über diesen Kamm mit dezentem Gefälle. Das hat man hier einen Baum gestellt. Durstlöscher, Multivitamin 12 Frucht. Es ist so ein, ich nenne es mal Milchtütenkarton, der zersplittert wenigstens nicht. Hier unten in den Gärten der Häuser blühen Kirschen. Es ist sehr idyllisch eigentlich, wenn es nicht diese Arbeiterhäuser, ich denke mal dreistöckig, ne? Ein, zwei, dreistöckig, gegebenenfalls mit Keller oder Souterrain, ähnlich wie Doppelhäuser, freistehend. So ein bisschen und dazwischen ist immer noch was Platz. Und hier im Hinten, also hinter den Häusern, eben diese Wäschespinnen oder auf jeden Fall Wiese. Da konnten die Kinder schön spielen, damals, als hier noch Betrieb war, und hatten hier tatsächlich diesen Schallschutz, diesen Wall, über den wir jetzt gerade gehen. Heutzutage schimpfen die Nachbarn, wenn Kinder spielen. Ja, okay. Ist ja auch richtig. Gibt ja auch zu viele. Die Drecksbratzen. Schreien immer rum. Deswegen machen Kitas zu, weil es so viele Kinder gibt. Genau. Das ist auch ziemlich komisch, ne? Das klingt komisch, ist aber so. Weil ErzieherInnen dürfen ja nur eine bestimmte Anzahl Kinder betreuen. Und wenn dann zu viele Kinder da sind, ne, dann müssen sie zumachen, weil sie Betreuung nicht mehr leisten können. Ich meinte jetzt mehr, es gibt tatsächlich Städte und Gemeinden, wo Erzieher entlassen werden. ErzieherInnen entlassen werden. Weil die Kinderzahlen rückläufig sind und die ihre Gruppen nicht voll kriegen und dann Gruppen und Kitas geschlossen werden. Oh, vollständig, weil keine Kinder da sind. Ja, aber es ist hier auf dem Land doch eher nicht so. Hier, Westdeutschland eher nicht. Das bezieht sich eher auf die östlicheren Bundesländer, wo so viel Wegzug war und weniger Zug. Ja gut, da sind ja auch sehr viele junge Menschen weggezogen, weil sie da keine Perspektive hatten. Ja. Gut, sie werden ihre Gründe gehabt haben. So, oben war Schotter. Jetzt sind wir auf dem geteerten Stück. Das geht hier rampenmäßig runter. Wir verlassen also den Schallschutz in Richtung der Halle, in Richtung des Parkhauses. Ja, ich hätte gedacht, hier springt etwas mehr dabei raus. Aber leider, leider, leider gibt das nichts. Sorry, ich hab dir ja auch nur die Königshalle geschrieben. Nicht, ja, ich dachte schon, also dass man hier eventuell noch ein bisschen cashen kann und über die immersive, ich habe ein neues Wort gelernt, immersiv, toll, über diese immersive Ausstellung reden könnte. Aber die muss man eigentlich gesehen haben. Ich kann ein paar Fotos posten. Ich denke mal im Fediverse. Auf der Seite mache ich es aus Gründen, die ich schon erläutert habe, nicht, weil ich möchte hier keine Werbung machen oder auch nur den Hauch des Verdachts einer Werbung. Das ist halt eine kommerzielle Veranstaltung. Wir haben dafür bezahlt. Und deswegen kann ich auch sagen, hat mir gefallen. Also wenn man in der Gegend ist, eigentlich lohnenswert. Mit einer Stunde Anfahrt auch. Ob ich jetzt 2 Stunden anfahren wollte, weiß ich nicht. Es gibt hier noch anderes zu sehen. Ja, definitiv. Also nur hierfür... Kann man gut verbinden. Ja, nur hierfür würde ich es nicht machen. Und unsere Fahrt war ohnehin etwas abenteuerlich, denn wir fuhren den meisten Weg über Land, also die landschaftlich schönere Strecke über Meinerzhagen. Nee, Halver. Halver. Nicht in Meinerzhagen. Ja, auf jeden Fall Halver, Schalksmühle, irgendwo durch die Karpaten. Was soll ich sagen? Es war nett. Da gibt's Orte, da möchte ich... Da gibt es Orte, da möchte ich nicht tot über dem Zaun hängen. Die Straßen sind eine Katastrophe. Dagegen ist die Kaltenbach bei uns toll. Und da ist eigentlich ein Loch neben dem anderen. Ja, und das hier, das ist so ein kleiner, ihr hört das im Hintergrund, nicht das Piepen, sondern den Auspuff. Das ist so ein kleiner Angeber mit einem kleinen Opel. Der meint, er muss ja mit einem großen Auspuff Lärm machen. Ja, er hat halt ein Problem mit seinen Wertigkeiten oder Minderwertigkeiten. Wer weiß das schon? Falls du es noch nicht weißt, laut ist out. So. Ja, wir könnten eigentlich voll durch den Eingang gehen oder durch den Ausgang. Die letzten 20 Minuten oder 25 Minuten waren an Autobahn. auf der Fahrt. Aber naja, das war's dann auch schon. So, wir sind wieder zurück im Parkhaus. Ja, es ist immer noch recht leer. Also diese Slots, wir haben ja überlegt, je nachdem, wie das in der Halle aussieht oder so, wie das mit der Ausstellung ist, ob das drei Veranstaltungsorte sind oder drei Abschnitte in der Halle, war es nicht. Es ist halt diese eine Halle. Da ist diese Installation drin und ich denke, so in Viertelstunden Abschnitten werden da Leute reingelotst. Und klar, du kommst rein, siehst immer den letzten Teil, eines der drei Teile. Bei uns war es tatsächlich der Rest der Pharaonen-Ausstellung. Dann kam diese orientalische Geschichte, dann kam Foreign Nature und dann wieder die Pharaonengeschichte. Und so ging es dann in einem fort. Recht nett. Und die meisten Leute gehen dann. Es gab eine... Ich steig mal mit ein. Es gab eine Selfie-Box, es gab eine Tribüne. Überall im Raum waren Kabeltrommeln hingestellt, auf die man sich setzen konnte. Also diese großen Kabeltrommeln, die dann fast wie so ein kleiner oder ein größerer Couchtisch aussehen. Und in der Mitte, also an so einer Mittelwand um den Spiegelsaal, das ist ein Raum mit, ich denke mal, so 10 Meter Durchmesser, wenn überhaupt, vielleicht auch nur 7, der mit rundum mit Spiegeln, ja, tapeziert ist falsch, ne, verspiegelt wurde. Und da konnte man dann auch Fotos machen oder sich in die Unendlichkeit gucken. Und da rundherum, da waren Fatbags, also Sitzsäcke, aufgebaut, die mit, keine Ahnung, Gerste, Stroh, Plaste gefüllt waren. Da konnte man sich dann so einen schönen Sitzsack aufpolstern und sich hinsetzen und dann auf die Wände gucken. Also es hatte was. Es war eine schöne Geschichte, nur der Rücken war dann halt ein bisschen kalt. Und wenn man sich mehr Mühe mit dem Sitzsack gegeben hätte, dann wäre es vielleicht noch ein bisschen bequemer gewesen. Ich weiß es nicht. Man hätte sich auch aneinander, also viele Pärchen haben es genossen, sich aneinander zu kuscheln und auf Hatschepsut zu gucken oder auf Tutankhamun oder auf wen auch immer. Oder den Pyramidenbau oder nackte Damen aus dem Orient. Wer weiß das schon? Denn auch das wurde in voller Größe gezeigt. Ja, schön eigentlich. Wie lange hat das ungefähr gedauert? Ich denke mal 90 Minuten insgesamt. Echt so lange? Ja. Kam mir kürzer vor. Ja, wie auch immer. 90 Minuten. Insofern können wir jetzt nach Hause fahren. Warte, ich ziehe mir noch hier die Weste aus, weil mit der muss ich nicht fahren. Den Zettel da. Ich mache dann hier mal aus. Ne? Bis später. Soweit zu unseren Eindrücken von Phoenix de Lumière nebst drumherum in Dortmund. Wieder zu Hause harrte jedoch noch ein Problem der Lösung. Dazu springe ich im Zeitstrahl einen Hauch zurück. Morgens kurz vor der Arbeit piepst das Handy. Die Holde hat ein Bild gesendet, offensichtlich von vor der Haustür auf der Einfahrt. Sie hält etwas vor die Linse. Mein erster Eindruck: ein Gasdruckdämpfer? Ich antworte mit einem Fragezeichen, doch noch bevor die Antwort kommt, erkenne ich, dass es der Drehknauf des Türschlosses nebst Vierkantstange ist. Haben Sie's also mal wieder geschafft. Das Schloss ist gute 44 Jahre in der Tür und ich hatte es in diesen Jahren schon mehrfach aus- und wieder eingebaut, weil es Schwierigkeiten machte. Aufgrund seiner, wie ich fand, unüblichen Bauweise hatte ich bislang immer an eine Sonderanfertigung gedacht. Weil aber alles irgendwann seine Zeit hat, baute ich es erneut aus und vermaß es sorgfältig. Dann schaute ich ins Internet und stellte fest, dass diese Bauform gar nicht so unüblich, weil genormt ist. Fein, dachte ich, dann baust du den ganzen Mist wieder zusammen und guckst, dass du zeitnah Neues bekommst. Neuer Tag, neues Glück, und so fand ich mich tags drauf mit der Maßskizze im örtlichen Baumarkt ein. Märkte anderer Ketten sollten laut Internet solche Schlösser anbieten, weshalb ich recht zuversichtlich war, im hiesigen eins erstehen zu können. Stellte sich raus, die hatten eins. Zwar vom Stulp her nicht ganz passend, aber hey, was nicht passt, wird passend gemacht. Dafür hat man ja Werkzeug im Haus. So gab ich mich am Samstag dran, das neue Schloss einzupassen. Was mich etwas ärgerte, war der Umstand, dass kein passender Vierkantstift vorrätig war. Die Tür hat nämlich außen einen Knauf. Deshalb benötigt man einen Vierkantstift, den man durch das Schloss schieben und dann arretieren kann. Auf das einseitig herausstehende Ende montiert man dann den Drücker. Der momentan verbaute hat dazu einen Haken, der mit einer Überwurfmutter in Position gebracht wird. Diese kann jedoch nur mit einem Rohrsteckschlüssel oder einem Rohr mit zwei Nasen gedreht werden und ein solches im Grunde genommen minderwertiges Werkzeug hat man in der Regel nicht, außer vielleicht als Zündkerzenschlüssel vom Rasenmäher. Nichtsdestotrotz kriegt man den ganzen Satz aber für etwas mehr als einen Zehner in ausreichender Qualität beim nächstbesten Kramversender. Hier geht's schließlich lediglich ums Drehen, nicht ums Drehmoment. Frei dem Versprechen, heute bestellt, morgen da, sollte es daheim aufschlagen, während ich mich mit meiner Holden in Dortmund verlustierte. Ihr hörtet davon. Wieder daheim war der Satz noch nicht da. Es war jetzt Samstag und eigentlich ein kleiner Zeitsprung. Bestellt hatte ich diese Rohrsteckschlüssel am Freitag und der Versender hat es eigentlich für Samstag avisiert. Ja, war noch nicht da, ich habe ein bisschen Fernsehen geguckt und plötzlich klingelte es. Da waren sie nun, die Rohrsteckschlüssel. Freudig packte ich sie aus, demontierte das Schloss, also den Drücker, versuchte, den passenden Rohrsteckschlüssel auf die Überwurfmutter zu stecken, aber er passte gar nicht erst in das Loch. Tja nun, also doch Plan B, ein Stück Rohr beifeilen, bis es zwei Nasen hat und passt. Das gelang mir, wer hätte es gedacht, gelernt ist halt gelernt, und so konnte ich die Überwurfmutter demontieren, drehen, den Stift rausnehmen, das Schloss ausbauen und das neue einsetzen. Leider war der Stulp etwas zu breit, sodass ich mittels Stechbeitel die ganze Sache noch etwas passend machen musste, aber auch das gelang mir. Und jetzt ist das Schloss eingebaut, funktioniert einwandfrei, nur ich habe wieder diesen lästigen Vierkantstift mit der lästigen Überwurfmutter einbauen müssen. Es wäre praktischer und einfacher, wenn man einen Vierkantstift mit einer innenliegenden Madenschraube hätte, die einen Anker rausdrückt, aber ich weiß, dass es die gibt, aber leider hatten sie die im Baumarkt nicht. Stand ich da, naja. Ich hoffe aber, dass das jetzt erstmal die nächsten Jahre hält und insofern bin ich erstmal zufrieden. Sicherheitshalber habe ich mir aber jetzt das selbst erstellte Spezialwerkzeug weggelegt, sodass ich das beim nächsten Mal wieder verwenden kann, wenn ich es finde, wenn ich mir merke, wo es liegt. Tja, aber irgendwas ist ja immer. Und mit dieser Bombenschlosserei endet Konservenradio Dosenhausen Konserve 224 vom 10.04.2025. Ich danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen.